Ich bin vorhin erst aufgewacht und wollte gleich zu euch gehen, aber mich hielten meine Kleider auf. Ich hatte vergessen, ihr, Nastassja, zu sagen, dieses Blut auszuwaschen. Jetzt soeben erst habe ich mich angezogen. Blut? Was für Blut? Sagte Pulcheria Alexandrowna erschrocken. Es ist nichts. Regen Sie sich nicht auf. Die Blutspuren rührten daher, dass ich gestern, als ich geistesabwesend umherirrte, auf einen überfahrenen Menschen stieß, auf einen Beamten. Geistesabwesend? Aber du erinnerst dich doch an alles, unterbrach ihn Rasumichin. Das ist richtig, antwortete ihm Raskolnikow mit Bedacht. Ich erinnere mich an alles, auch an die geringste Kleinigkeit. Aber dennoch, denk dir, warum ich das getan und dort gewesen bin und jenes gesagt habe, das kann ich nicht recht erklären. Das ist ein sehr bekanntes Phänomen, mischte sich Sosimow ein. Zuweilen ist die Ausführung einer Sache meisterhaft glänzend, die Steuerung der Handlung aber, der Ursprung der Handlungen, ist dunkel und hängt von allerhand krankhaften Empfindungen oder Eindrücken ab. Es ist ähnlich wie im Traum. Es ist vielleicht ganz gut, dass er mich für beinahe geisteskrank hält, dachte Raskolnikow. Aber das kann man vielleicht auch von Gesunden sagen, bemerkte Dunetschka und sah Sosimow besorgt an. Eine ganz richtige Bemerkung, versetzte jener. In diesem Sinne gleichen wir fast alle tatsächlich und sehr oft Verrückten, nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Kranken doch ein bisschen verrückter sind als wir. Man muss hier eine Grenze festhalten. Einen vollkommen harmonischen Menschen aber, das ist wahr, gibt es fast überhaupt nicht. Unter Zehntausenden, vielleicht aber auch unter vielen Hunderttausenden, findet man je einen und selbst die noch in ziemlich schwachen Exemplaren. Das Wort Verrückte, das Sosimow unvorsichtigerweise entschlüpfte, als er auf sein Lieblingsthema zu sprechen kam, wirkte auf alle unangenehm und in jedem Gesicht zuckte etwas. Nur Raskolnikow saß in Gedanken und mit einem seltsamen Lächeln auf den blassen Lippen da, als schenke er dem keine Beachtung. Er dachte weiter nach. »Und was ist mit dem Überfahrenen? Ich habe dich unterbrochen«, beeilte sich Rasumichin zu fragen. »Was?« Er schien zu erwachen. »Ja, und da habe ich mich eben mit Blut beschmutzt, als ich half, ihn in seine Wohnung zu tragen. Ja, übrigens, Mama, ich habe gestern etwas Unverzeihliches getan. Ich war wirklich nicht bei klarem Verstand. Ich habe gestern alles Geld, das Sie mir geschickt haben, weggegeben. Seiner Frau, für die Beerdigung. Sie ist jetzt Witwe, eine schwindsüchtige, beklagenswerte Frau. Drei kleine Kinder, Waisen, hungrig, im Hause nichts vorhanden. Und es ist noch eine Tochter da.«